Nach dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News gab die Direktion Massenmedien vom Südlichen Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni am 20. Dezember eine Erklärung ab und verurteilte darin die ungerechte Handlung der südkoreanischen Behörden dazu, sich in die Angelegenheiten der Massenmedien einzumischen. Vor kurzem erschien in der Zeitung eine Glosse über die Ungerechtigkeit der Staatsordnung des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD. Das südkoreanische Verteidigungsministerium, dem die Glosse nicht gefiel, problematisierte den Inhalt der Glosse, zwang die Zeitung Tongil News zweimal dazu auf, den Inhalt zu korrigieren und bedrohte sie mit einer Anklage.